Rest, Speedies, Super, Beanies, Java, Ice, Spank, Crab, Bomb, Schabe, nennt es wie ihr wollt. Das sind alles Methamphetamine. Das sind alles Methamphetamine. Das sind alles Methamphetamine. Alles zeigen, den hat Eisberg auf der See.